WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Liebe Leute, wir hatten eine kleine Panne, aber nun sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Wir sind 23 Minuten hier unter uns im Radio bei 1 Live und dann kommt das Fernsehen dazu. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Atlan und Atlan ist 19 Jahre. Guten Morgen, Atlan. Hallo, Domian. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Um was geht's denn bei dir? Da geht es darum, ich bin... Du musst mal irgendwie näher ans Fenster gehen oder wie auch immer. Ja, ich habe sehr schlechten Empfang. Sehr schlecht, ja, genau. Besser jetzt? Wir versuchen es. Fang doch mal an. Es geht um... Und zwar bin ich in Skopje geboren. In wo? In Skopje, in Mazedonien. Ja. Und bin mit im Säuglingsalter adoptiert worden. Ja. Von einer Frau, die jetzt im Altenheim wohnt oder lebt, weil die aufgrund der auf Demenz. Und bist du dort adoptiert worden? Nee, hier in Deutschland. In Deutschland. Ja. Es gibt da, das Schlimmste ist halt einfach nur, dass ich jetzt mit 4, 5 Jahren wurde ich dann, bin ich in eine Pflegefamilie gekommen aufgrund Misshandlungen und. Lass mich mal kurz fragen, du bist dort geboren. Wie und warum bist du als kleines Kind, als Säugling nach Deutschland gekommen? Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach, weißt du nicht? Wirklich nicht, weiß ich nicht. Kann ich ehrlich nicht so sagen. Das war 1994, da war Krieg in Jugoslawien. Ach, und das hat dir nie jemand erklärt, was mit deinen leiblichen Eltern ist? Ja, weil ich von den Sinti und Roma abstamme. Das sind Leute, die, ja, was in dem Wort des Reisen, ja, oder in Wohnwegen und was nicht alles. Ja. Ja. Und kein Anhaltspunkt, gar nichts. Mhm. Das fängt ja schon da an, aufgrund, dass ich adoptiert worden bin, dass ich einen anderen Namen habe. Mhm. Da, das sind auch nur diese Adoptionspapiere, das sind alles nur dubiose Papiere, das ist keine Original, das sind alles Kopien. Ja. Da steht nichts, okay, ich denke mal nichts Originales drin. Ja, fängt schon an mit meinem Namen. Ich weiß ja nicht, ob das so stimmt. Okay, also die Frau, die dich adoptiert hat, ist Von jetzt. Ihnen habe ich von ihr den. Ja, die ist im Altenheim. Ja. Demenz. Wie alt ist Kann sie? ich nicht. Um die 60. Ja. Mit der habe ich keinen. Geht nicht mehr. Da brauche ich nicht auch nie mehr vorbeifahren oder zu fragen. Hey, sag mal ein paar. Gib mir ein paar Unterlagen. Sag mir was, erzähl mir was. Bis Geht zu nicht. welchem, bis zu welchem Alter warst du denn bei dieser Frau? Bis zum vierten Lebensjahr. Ach so, länger nicht. Nee, und dann wurde ich da weggenommen aufgrund Misshandlung, ja. Ach so, diese Frau hat dich misshandelt? Ja. Und wo bist du dann weiter aufgewachsen? Wo hast du gelebt? In meiner jetzigen Pflegefamilie. Ah ja. Da geht's mir auch super. Also ich komme aus Hagen, wollte ich auch nochmal sagen. Und da ist alles gut. Ja, da ist alles gut. Also ja. Meine Pflegeeltern haben sich jetzt vor 4 Jahren getrennt. Ja. Und auch jetzt den besseren Kontakt zu meinem Pflegevater. Ja. Meiner Mutter auch noch hin und wieder. Aufgrund, dass ich halt arbeiten muss, ja. Ich mache meine Ausbildung. Was ist der Grund deines Anrufes, Adlan? Ja, mein Grund ist es einfach, ich finde nicht die Möglichkeit, einfach mal, weil aufgrund der, im wahrsten Sinne des Wortes, alles gelogen ist, irgendwie einen Anhaltspunkt zu finden, irgendwie suchen nach meinen Eltern. Ach so, das heißt, das Thema ist letztendlich, du möchtest die Wurzeln deines Lebens finden. Ja, aber das kriege ich nicht hin, aufgrund, dass alles nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe keine Anhaltspunkte, wie meine leiblichen Eltern heißen. Deine jetzigen, die Pflegeeltern, bei denen du jetzt lebst. Ja. Die haben sich doch dann damals mit dir, als du 4 Jahre alt warst, beschäftigt. Und da muss es doch auch Unterlagen gegeben haben und Gespräche mit irgendwelchen Menschen vom Jugendamt und so weiter. Ja, haben die sicher. Keine Informationen? Keine, nichts, ehrlich nicht. Die haben auch nur, wie gesagt, die Papiere, die meine Adoptivmutter dem Jugendamt eingereicht hat. Und aus denen wirst du nicht schlau? Aus denen werde ich nicht schlau, das Jugendamt nicht, mein Vormund nicht, keiner. Gibt es noch einen Vormund außerhalb dieser Pflegefamilie? Nein, ich bin jetzt volljährig. Du bist volljährig, genau. Das Ganze hat sich dann erledigt. Jetzt muss ich selber gucken, dass ich klarkomme. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Gab es denn bis vor ein paar Jahren, du hattest deine Pflegeeltern und es gab noch einen Vormund? Ja, der hat sich um die Sachen gekümmert. Und warum hat das die Pflegefamilie nicht getan? Weil es die Berechtigung nicht dazu hatte. Ach so. Mhm. Weil Vormund hat, ist ja dazu zuständig, dass sie, weil das auch wie gesagt nur Pflegeeltern sind, die nicht vorberechtigt. Genau, dazu. Ja, das ist genau der Grund. Ich habe das jetzt gerade verwechselt zwischen Adoption und Adoptiveltern und Pflegeeltern. Ja, du hast recht. Ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall gibt es keinen Punkt, auch wenn ich in meinen Geburtsort fliegen würde, was ich nicht machen würde. Erstmal die Kostensache und brauche ich einen Dolmetscher, weil ich beherrsche die Sprache überhaupt nicht. Ich bin hier zur Schule gegangen in Deutschland, meinen Abschluss gemacht und meine Ausbildung jetzt. Du hast jetzt einen deutschen Nachnamen? Nein. Nein? Nein. Von meiner Adoptivmutter, die hieß Usei mit Nachnamen, so heiße ich dementsprechend auch. Achso, diese Frau, die jetzt dement ist. Ja, genau. Ja. Und aus welchem Land kam diese Frau? Auch aus dem Ort und aus meinem Gebiet, wo ich geboren bin. Das heißt, wenn überhaupt, hätte dir diese Frau etwas sagen können. Ja, genau so sieht es aus. Gibt es denn, kann man denn nicht vielleicht rauskriegen, ob es noch Verwandte von dieser Frau gibt, die dir dann vielleicht was sagen konnten? Gibt es nicht, hat die nicht. Hat die nicht. Es gibt auch einen Vormund von ihr, aufgrund, dass sie dement ist und im Altenheim lebt, wurde ich mal kontaktiert, weil ich ja Adoption heißt, leiblicher Sohn, also Anführungszeichen, ja, und von der Vormund von meiner Adoptivmutter wurde ich kontaktiert und ich sollte doch die Vormundschaft von meiner Mutter übernehmen, da habe ich gesagt, mache ich nicht, warum sollte ich das tun? Hast du denn mit diesem Vormund, ich meine, das wäre ja vielleicht, wenn dann ein Ansprechpartner, hast du mit diesem Vormund über dein Problem gesprochen? Nein. Nein. Weil das weiß ja genauso wenig, der weiß ja noch weniger als ich. Weißt du ja nicht. Vielleicht hat der irgendwelche Unterlagen, von denen du gar nichts weißt. Ein Gespräch wäre es auf jeden Fall mal wert, finde ich. Wenn überhaupt, kannst du ja nur über diese Schiene gehen. Ja. Ich glaube auch, dass das keine großen Chancen hat, aber man muss ja, wenn man sucht, muss man jede kleinste Möglichkeit versuchen. Ja, glaube, da müsste ich mal dann nachhaken. Aber ich denke mal auch nicht, das ist einfach, das ist auch so eine Kopfsache, ja. Das ist im Laufe der Jahre so, das ist einfach eine Kopfsache, damit klarzukommen. Mhm. Ich komme damit klar. Mhm. Mich sind meine Pflegeeltern, meine leiblichen Eltern, die haben das gemacht, was ich jetzt bin. Sagen wir so, du hast ein verständliches Interesse daran, zu erfahren, ja, woher du kommst. Ja. Wenn du jetzt alles in Bewegung gesetzt hast und wirklich definitiv nichts herausbekommst, dann musst du halt sagen, dann soll es so sein und dann ist es halt so. Ja. Aber wahrscheinlich musst du erstmal wirklich alles ausprobieren und es versuchen. Das wäre ja schon sehr weit, dir wäre ja schon sehr weit geholfen, wenn du überhaupt deinen richtigen Namen oder den Namen deiner Eltern wüsstest. Mhm. Dann hätte ich auch einen Anhaltspunkt, um zu sagen, hey, das und das, oder ich bin doch zum mazedonischen Konsulat nach Bonn. Dann kann man suchen, genau. Aber so tappst du ja völlig im Dunkeln, völlig. Und das Problem ist jetzt auch, das größte Problem aller, wovon ich jetzt hier spreche, ist einfach mein Aufenthalt in Deutschland. Der ist nur befristet, unbefristet, also er ist unbefristet, ich habe einen Aufenthaltszettel unbefristet bis zum 15.04.2014. Ach, dann müsste ich mir eine neue Aufenthaltszettel besorgen, das kostet wieder 300, 400 Euro. Weil ein was? Ein was? Aufenthaltstitel. Ein Aufenthaltstitel heißt das. Mhm. Ja. Mir fällt gerade noch was ein zu deiner Suche. Mhm. Du weißt ja den Namen dieser Frau, die dich adoptiert hat damals. Ja. So, das muss ja irgendwo urkundlich belegt sein. Das heißt, wenn du über eine Behörde gingst in Mazedonien, müssten die das unter Umständen über den Namen der Frau rauskriegen können, eventuell, was mit dir los ist. Dann müsste ich da mal nachhaken. Ja. Wieso beantragst du nicht die deutsche Staatsbürgerschaft? Weil das nicht geht. Warum nicht? Aufgrund... Ja, nee, stopp. Ich habe mich verstanden. Das tue ich jetzt. Ich befinde mich jetzt zurzeit seit einem Monat jetzt in der Ausbildung zum Altenpfleger. Mhm. Ich arbeite mit Wachkoma-Patienten. Mhm. Und das tue ich jetzt. Das beantrage ich jetzt. Und wenn ich... Dann bekomme ich die, ich denke mal, in den nächsten 6 Wochen, 3 bis 6 Wochen kriege ich die deutsche Staatsbürgerschaft. Na gut, dann ist das Problem ja schon mal gelöst. Ja, sicher. Nur das Problem davor war halt, ohne Geburtsurkunde kann ich nicht heiraten. Ne? Das war das Problem davor, weil ich ja vorher keine Ausbildung hatte. Nun brauchst du noch nicht ans Heiraten denken. Jetzt ist erstmal wichtig, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft bekommst. Und dann wird sich das andere schon finden. Vielleicht haben wir gerade im Gespräch so ein paar Ideen noch herausgefummelt, was du machen könntest, wenn du da weiter forschst. Das wäre schon gut, ja. Ja. Darf Atlan. Nochmal nachhaken. Genau. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Super, viel Erfolg bei allem. Jo. Tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. Freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und ich bin jetzt verbunden mit Juliana. Juliana ist 22. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Juliana. Ja, hallo. Ich rufe dich an, weil ich am Sonntagabend erfahren habe, dass, also ich bin lesbisch und ich hatte eine Partnerin. Und ich habe erfahren am Sonntag, dass sie mich mit meiner besten Freundin seit 4 Wochen betrogen hat. Oh. Während wir zu dritt quasi zusammengelebt haben, wie in einer WG quasi. Wie hast du es erfahren? Quasi hat mir meine jetzt ex-beste Freundin am Telefon gesagt, weil sie es nicht mehr aushalten konnte. Moment, wer hat es deiner ex-besten Freundin gesagt? Deine Partnerin, oder was? Nee, die beiden hatten ja das Verhältnis. Ja, und wer hat es dir gesagt? Meine ex-beste Freundin, also die... Achso, die hat sie. Jetzt. Genau. Ich verstehe, das ist nicht mehr die beste Freundin. Ich verstehe. Ja, nee, natürlich nicht. Ist denn noch deine Freundin? Nein, nee. Natürlich auch nicht. Wie lange wart ihr denn zusammen gewesen? 14 Monate. Und warum ist das dazu gekommen? Hast du einen Plan, eine Ahnung? Also von den beiden selber weiß ich nicht, wie das alles zustande gekommen ist, habe das dann über andere Ecken erfahren. Es ist wohl so gewesen, dass da einmal ein Ausrutscher passiert ist, während ich nachts neben dem geschlafen habe in einem Bett. Mm. Und während du daneben lagst. Während ich daneben lag. Das ist ja nur das Übelste überhaupt. Ja, muss man nicht mehr vorstellen. Ja, naja, du hast tief geschlafen und geträumt und die machen rum, die beiden. Genau, und ja, dann haben die gesagt, gut, das war jetzt ein Ausrutscher, wir sagen es ihr nicht, weil das würde mehr wehtun als alles andere, aber dann konnten beide nicht an sich halten und das wäre halt so reizvoll gewesen, weil es hätte auch keiner gemerkt und das wäre halt der ganze Reiz an der Sache gewesen und sie hätten sich jetzt einfach verliebt ineinander. Und so. Wie ist deine Wohnsituation im Moment? Also ich habe eine eigene Wohnung. Ah ja. Deswegen, also das ist halt so entstanden einfach, dass ich war weg mit einer Feriengruppe mit Kindern und meine beste Freundin mochte meine Freundin nicht, weil es da schon mal so eine Geschichte gab, wo sie mir fremdgegangen ist, hat ihr aber in der Woche die Chance gegeben, sie besser kennenzulernen. So, und darüber hinaus bin ich dann halt wieder zurückgekommen und sind halt noch ein paar Tage da geblieben. Meine Freundin wollte aber nicht mehr zurück nach Hause, sondern wollte da bleiben, weil das da einfach, da war mehr los. Wir waren nicht zu zweit alleine und so weiter. Und so hat sich das halt einfach eingebürgert. Und irgendwann wollte ich auch nach Hause fahren, aber sie halt absolut nicht. Ja, und so ist das halt auch entstanden. Und ich hatte halt auch eine Nachricht bekommen von der besten Freundin meiner Freundin, also jetzt quasi Ex-Freundin, der Freund, der mir halt geschrieben hat, dass die beiden da was hatten, dass er mir das sagen möchte. Daraufhin hatte ich meine Freundin natürlich angesprochen und die hat mir hoch und heilig auf alles geschworen, was es gibt in ihrem Leben. Sie hat gesagt, sie soll sofort tot umfallen, wenn das jetzt stimmt. Und mit so einer Formulierung sollte man vorsichtig sein. Richtig, auf mein Leben hat sie geschworen, auf alles jetzt gebettet und gebittet. Und heute ist klar, dass sie genau in dem Moment schon gelogen hat. Richtig, und meine beste Freundin genauso, die hat zu mir gesagt, ich mache viel Scheiß, aber das nicht, ich wüsste gar nicht, wie ich vor dir sitzen würde. Jetzt hast du die beste Freundin verloren, hast deine Freundin verloren. Richtig, genau. Deine Partnerin und die beste Freundin. Richtig, ja. Und wie fühlst du dich? Ich sag mal, das war am Sonntag. Während der Zeit, wo ich das erfahren habe, bleibe ich auch noch im Krankenhaus. Ach, das auch noch? Ja, das auch noch. Weswegen? Ich hatte, mein Blinddarm war entzündet und ich hatte mehrere Zysten an den Eierstöcken. Aber das ging jetzt schnell wieder gut, oder wie? Ja, ich habe mich natürlich an dem Abend selbst entlassen. Ich konnte nicht da eine Nacht allein bleiben, auf gar keinen Fall. Aber so wie es aussieht, ist das alles in Ordnung soweit. Okay. Ja. Ja, ja. Ein herber Schlag. Genau. Mit dem man jetzt leben muss. Ja, wie ich mich fühle, ja. Das wechselt zwischen Wut und Trauer und Enttäuschung, Glauben an die Menschheit generell. Ja, ja, weil verstehe. Die beiden mir auch in die Augen geguckt haben und mir gerade erzählt haben, was für Formulierungen benutzt wurden dafür. Wie lange war die beste Freundin, deine beste Freundin? 3 Jahre ungefähr. 3 Jahre. Ja. Aber ich kenne sie schon, seit ich 13 bin. Ja. Aber so 3 Jahre waren wir ganz fest. Und die sind auch beide in deinem Alter ungefähr? Nee. Also meine Freundin war Anfang 20 auch und meine beste Freundin Anfang 30. Ach so, sogar schon Anfang 30. Das heißt, noch mehr Lebenserfahrung und ein bisschen gesetzter schon. Eigentlich sollte das so sein, ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Da würde ich zunächst auch den Glauben an die Menschheit verlieren. Ja, wirklich. Das ist so ein Verrat, ist das. Wenn der Partner oder die Partnerin fremd geht, das ist schon schlimm genug. Und dann auch noch mit so einer Konstellation und dann lügen die dir beide so dreist ins Gesicht. Ja. Ich will tot umfallen, wenn das so ist. Ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also mir war gar nicht begreiflich, wie man sowas sagen kann. Also, nein. Ich könnte das absolut nicht über die Lippen bringen. Ja, ja, genau, genau. Hast du denn jetzt nochmal kommuniziert in den letzten Tagen mit einer von den Frauen? Nee, also als es dann raus war, wir hatten 2 Katzen zusammen. Und es war halt klar, dass im Falle einer Trennung ich die eine kriege, sie die andere. Und dann hat sie nur gefragt, was denn jetzt mit der Katze sei, mit ihrem Haustürschlüssel, weil ich auch einen von ihrer Wohnung hatte. Und mehr nicht. Und von wegen Sachen austauschen ging halt über eine andere Freundin von mir, die meine Sachen abgeholt hat. Alles sehr sang- und klanglos. Genau, weder eine Entschuldigung von keinen von beiden noch sonst irgendwas kam. Genau. Eigentlich hätten beide sich doch jetzt bis auf die Knochen entschuldigen müssen bei dir. Genau. Nein, überhaupt nicht. Wir sind jetzt zusammen und ja. Gibt es viel Überschneidungen so im Freundes- und Bekanntenkreis? Also besteht die Gefahr, dass du denen auch noch demnächst oft über den Weg läufst? Ich kann es vermeiden. Also meine beste Freundin, oder jetzt natürlich nicht meine beste Freundin, da hatte ich so einen gesetzten Freundeskreis, den ich aber auch über sie quasi entdeckt, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, habe. Den werde ich einfach fallen lassen. Ja, würde ich auch. Weißt du, ich bin da wirklich entsetzt, dass wie das jetzt gelaufen ist und dass sie dann nicht mal Manns genug sind, die beiden, oder Weib genug sind, sich zu entschuldigen. Mhm. Nicht mal das. Nee. Ich meine, ich würde die Entschuldigung natürlich niemals annehmen. Nein, aber immerhin wäre es eine nette Geste gewesen. Ja. Du darfst, Juliana, du darfst ja jetzt nicht schlecht daraus lernen, dass du jetzt den Menschen nur skeptisch gegenübertrittst. Das kann natürlich passieren, wenn einem sowas widerfahren ist. Mhm. Du kannst schon kritisch hingucken, das finde ich schon, aber mach's nicht allen Menschen jetzt total schwer, an dich heranzukommen. Nee, das wird ja jetzt eh erstmal seine Zeit dauern. Und das braucht seine Zeit, genau. Es ist ja super, super frisch, wir reden ja, ist ja nicht mal eine Woche her. Nee. Da kannst du jetzt erstmal ein bisschen deine Wunden lecken, zurecht auch. Und der einzige Trost dabei ist, dass das beide miese Weiber sind. Und du musst froh sein, dass sie weg sind aus deinem Leben. Ja. Ja, die dich so behandelt haben, das ist gut, dass die weg sind. Da ist man dann noch traurig und man ist verletzt, aber letztendlich muss dieser Gedanke dich trösten. Das tut er auch. Und ich weiß auch, dass das nicht lange gut gehen wird. Mit den beiden? Ja. Ja, das ist dann ein anderes Thema. Dann bist du voller Schadenfreude wahrscheinlich. Ja, denke ich mal, wenn es so kommt und mein Verdacht sich in die Tat eintritt, dann ja. Ja, meinst du, die ex-beste Freundin käme nochmal an und will irgendwann nochmal reden, wenn es ihr schlecht geht? Ich weiß nicht. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass die an ihrem schlechten Gewissen gerade so in ihrer eigenen Saft schmort. Ja, soll sie. Und bei meiner Ex-Freundin glaube ich das nicht. Ja. Die kann da ziemlich gut ihren Schalter umlegen, wenn sie das möchte. Ich glaube, wenn sie irgendwann meine beste Freundin realisiert hat, was da eigentlich alles gelaufen ist, dann wird sie bestimmt irgendwie das Gespräch suchen, aber das wird ja natürlich von meiner Seite aus definitiv nicht stattfinden. Mhm. Juliana, übel gelaufen, aber so passiert es im Leben und in der Liebe. Ja. Und irgendwann kommt eine ganz tolle Frau, mit der dir das nie passieren wird. Ich denke auch. Ich wünsche es dir sehr. Ja, vielen Dank. Alles Gute, alles Liebe, Juliana. Ja, danke. Tschüss. Vielleicht. Ciao. So, mein Lieben. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Musik und warten auf die Zuschauer des WDR-Fernsehens. So, wir haben 1.24 Uhr, mein Gott, wir haben 1.24 Uhr und haben uns sehr, sehr verspätet im WDR-Fernsehen. Ich begrüße sehr herzlich die Zuschauer im WDR-Fernsehen. Wir sind nicht schuld. Es gab heute schlimme Vorkommnisse in Nordrhein-Westfalen und dadurch gab es Sondersendungen im WDR-Fernsehen und da ist das ganze Programm nach hinten verschoben worden. Der Flughafen in Düsseldorf musste geräumt werden, weil eine Terrorwarnung wegen eines Koffers ausgegeben wurde. Und darüber hat das WDR-Fernsehen berichtet und dadurch ist jetzt alles verschoben. Ich freue mich so, dass ihr noch da seid oder dass ihr auf uns gewartet habt. Das ist sehr schön. Freie Themennacht. Wir haben hier im Radio bei 1Live schon angefangen und machen jetzt gleich weiter mit der Elke und Elke ist 59. Guten Morgen, Elke. Guten Tag, Domian. Ja, oder hallo, Elke. Nacht. Ja, gute Nacht. Um was geht's, Elke? Bei mir geht's um das Thema Borderline und ob ich als Mutter das Recht habe, den Kontakt mit meiner Tochter abzubrechen. Oder den habe ich schon abgebrochen. Deine Mutter, deine Tochter ist Borderlinerin. Ja, Border, genau. Magst du es? Es ist immer so schwer zu erklären. Was ist ja, Borderline? Ja, das ist ein sehr, sehr weites Feld. Und bis man es rausgefunden hat, was es ist, hat es auch wieder sehr, sehr viele Jahre gedauert. Ist es eine Form einer psychischen Erkrankung? Ja, das sind Leute, die eigentlich das, was ihnen am nächsten ist und eigentlich nur Gutes, das ist der Fall bei meiner Tochter, ihnen will, dass sie versucht halt, ihr Umfeld psychisch fertig zu machen. Mhm. So auch dich? Ja. Wie alt ist deine Tochter? Meine Tochter ist 41. Ich bin schon sehr, sehr jung Mutter geworden, mit 18. Oh ja, 41. Ja. Und wie lange ist deine Tochter schon Borderlinerin? Also ich kann es nicht genau aufs Jahr festlegen, aber es ist so 17, 18 Jahre fing es an, als sie ihre Banklehre begonnen hat und sie wurde dann immer mehr bösartig und verletzend. Und das war vorher anders, als sie Jugendliche war? Ja, sie war also als Kind ein absolut pflegeleichtes, sehr liebevolles Kind. Ja, ist es dein einziges Kind? Ja, ist meine einzige Tochter. Bist du alleinerziehend gewesen? Eine Zeit lang ja, und dann habe ich geheiratet und dann kam ihr Ziehvater ins Spiel, der dem Kind aber auch immer nur alles Gute wollte und sie sich eigentlich auch sehr, sehr gut verstanden haben. Wie alt war denn das Kind, als der Ziehvater ins Spiel kam? 9 Jahre. Ah ja. Und es fing dann damit an, dass sie belogen hat, betrogen hat, auch gestohlen hat. Schon als sie... Ja, also jung war nicht, wie du gerade gesagt hast, aber dann später. Ja, das kam dann so mit 18, 19, 20, kam das immer mehr. Und dann ist sie auch kurzzeitig ins Ausland gegangen und hat in einem Club gearbeitet. Da kam sie dann mit Drogen und Alkohol noch in Verbindung. Mhm. Dann kam sie in eine Klinik und danach wurde alles noch viel, viel schlimmer. Was glaubst du, was die Ursache dieser Erkrankung ist? Das weiß kein Mensch drum mehr. Ist sie immer wieder in Therapie gewesen? Nein. Nie? Nein, also sie kam, nachdem sie im Ausland war, war sie in der Klinik, aber aufgrund der Drogen und des Alkohols wegen. Mhm. Und da hat man das aber noch gar nicht erkannt. Mhm. Da war das, es ist so schwer zu erklären. Es ist ein hochintelligentes Mädchen. Mhm. Wenn die irgendwo in den Raum kommt, sie hat ein sehr einnehmendes Wesen. Mhm. Und die Leute sind erstmal alle von ihr begeistert. Mhm. Mhm. Aber es kommt danach heraus, was sie für ein Mensch ist. Sie spricht in kürzester Zeit dann sehr schlecht über alle Menschen. Mhm. Es ist alles immer toll und die Menschen sind toll und alles ist ganz spitze. Und dann dauert es maximal 2, 3 Monate. Und dann sind sie alle, also nein, also das geht alles gar nicht mehr und es wird sehr schlecht darüber gesprochen. Wenn du so die letzten Jahre Revue passieren lässt, was war für dich das Verletzendste oder Schlimmste, was sie dir angetan hat? Das Verletzendste und das Schlimmste, oh Gott, Domian, da gibt es so vieles. Sie hat es zum Beispiel geschafft, ich habe sie dann irgendwann in ein Unternehmen geholt, in dem ich auch gearbeitet habe. Da hat sie es dann geschafft, nach 3, 4 Monaten, dass sie aufgrund dessen, dass sie also sehr viele Intrigen gesponnen hat, gekündigt wurde. Mhm. Und es ging so weit, dass ich mich gezwungen fühlte, auch zu kündigen. Mhm. Warum? Weil sie dich schuldig gemacht hat? Ja, verunglimpft hat. Ach so. Mhm. Sie hat also zum Beispiel, ich kann nur ganz kurze Geschichten erzählen, sie hat zum Beispiel erzählt, sie wäre in der Kindheit tagelang in ihrem Zimmer eingeschlossen gewesen. Mhm. Was nicht stimmt? Doch, hallo. Mhm. Also wer mich kennt und wer unsere Familie kennt, weiß genau, dass das alles nicht stimmt. Sie hat erzählt, ihr Vater hätte sie sexuell belästigt, also ihr Ziehvater. Mhm. Als ich mich von meinem Mann getrennt habe, ist sie so weit gegangen, meinen Ex-Mann anzurufen, mit dem ich nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis habe. Den hat sie angerufen und hat gesagt, er soll bloß vorsichtig sein. Ich wollte ihm was ganz Schlimmes antun. Aber da war sie noch ein Kind. Nee, das war erst vor 4, 5 Jahren. Aber das hat sich durchgezogen die ganzen Jahre, ich sag ja. mal von ihrem 18. Lebensjahr mhm. bis vor 3 Jahren, als ich dann so fertig war, in der Klinik war, und ich den Kontakt zu ihr abgebrochen habe. Ich muss nochmal fragen, wann hast du den Kontakt abgebrochen? Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, dass der Stiefvater in Anführungszeichen, sich mhm. sehr um sie bemüht hat. Und, ja, sehr. Ja, sehr. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich habe ja auch schon so viele wahnsinnig furchtbare Sachen gehört. Ich weiß, Du wirst wissen, was ich jetzt fragen will. Du bist ja. ganz sicher, dass dein Mann ganz dem sicher. Kind nichts angetan hat? Ganz, ganz sicher. Ganz sicher. Mhm. Ganz sicher. Mhm. Sie hat also so schlimme Geschichten über unsere Familie erzählt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass viele Leute auch zu mir den Kontakt abgebrochen haben, wo ich immer nicht wusste, warum. Mhm. Warum ist das so? Ich habe niemandem was getan. Ich bin ein rechtschaffender Mensch. Und bis ich dann rausgefunden habe, was sie alles für Geschichten erzählt hat. Als du dich dann vor 3 Jahren von ihr distanziert hast, ja. wie hat sie darauf reagiert? Gar nicht. Hat sie es akzeptiert sofort? Ich bin zeitgleich umgezogen, sodass sie von mir weder Telefonnummern noch Adresse noch sonst irgendwas hatte. Ach so. Da konnte sie keinen Kontakt aufnehmen und mein ganzes Umfeld war geimpft, dass von mir nichts rausgegeben wurde. Mhm. Und ich habe auch meine Adresse beim Amt sperren lassen. Das heißt, du hast jetzt seit 3 Jahren überhaupt gar nichts gehört von ihr? Ja, doch, bis vor 3 Wochen. Nämlich? Was hast du da gehört? Sie arbeitet wieder bei einer Bank und hat durch diese Connection meine Adresse rausgefunden. Mhm. Und ich habe einen Brief von ihr bekommen. Und was steht in dem Brief drin? Ich sage jetzt wortwörtlich, wie sie geschrieben hat. Man sollte doch die alten Kamellen mal ruhen lassen. Ich meine, das wäre gar nicht so falsch, wenn es eine Chance hätte. Nee, es hat keine Chance. Bist du sicher? Domian, ich kann diese Dinge nicht vergessen. Sie waren so schmerzlich. Waren so schlimm, dass ich in der Klinik war. Mhm. Und mir 2 Ärzte wirklich geraten haben, brechen Sie den Kontakt ab. Mhm. Es macht Sie psychisch und physisch einfach kaputt. Macht sie dir in dem Brief Vorwürfe? Nein. Nein, es ist im Prinzip ein Friedensangebot. Lass uns die alten Kamellen zur Seite legen und lass uns... Ja, aber schon allein mit dem Wortlaut, wie sie schreibt und was sie schreibt. Die alten Kamellen ist natürlich sehr despektierlich, wenn du dich so verletzt fühlst. Sind das keine alten Kamellen für dich, sondern schlimme Verletzungen? Ja. Ja, es waren ganz, ganz schlimme Verletzungen. Mhm. Und es hat mich wirklich krank gemacht. Ich bin irgendwann morgens aufgewacht und meine ganze rechte Körperhälfte war gelähmt. Weißt du, wie sie lebt im Moment? Ja, ihr Mann hat sich inzwischen von ihr getrennt. Sie lebt mit ihren 2 Kindern, die sie inzwischen hat, alleine. Und sie hat auch wieder, sie ist wieder das gleiche Muster. Sie hat in dem Brief ihren Mann derart schlecht gemacht, mhm. dass ich mir sage, das kann alles nicht wahr sein. Das heißt, da sind ja Enkelkinder, die du noch gar nicht kennst. Doch, den Älteren kenne ich, der ist 7 Jahre alt. Tut dir das nicht sehr weh? Das tut mir unheimlich weh. Das tut mir derart weh, dass ich oftmals, wenn ich in einem Café sitze und Großeltern mit Kindern sehe, mhm. mit ihren Enkelkindern einfach die Tränen in den Augen habe. Es gibt doch bestimmt um euch herum noch nahe Verwandtschaft, die... Ich habe nur noch einen Bruder. Was sagt der zu der ganzen Sache? Na, der sagt auch zu mir, lass es keinen Kontakt mehr, weil er natürlich diese ganzen Geschichten mhm. miterlebt mhm. hat. Mein Ex-Mann, mein Bruder, alle sagen, lass es, tu es nicht. Ich frage jetzt so viel, weil das ist natürlich immer ein harter Vorgang, wenn man sein Kind komplett fallen Eben. Lässt. Ich fühle mich auch total schlecht dabei. Andererseits gibt es natürlich Entwicklungen, die das unter Umständen auch rechtfertigen oder das auch erklärbar machen. Ich gehe da jetzt mal davon aus, und du hast es ja jetzt auch sehr plastisch beschrieben, dass du ja dich Jahrzehnte um sie bemüht hast. Ja, ja. ja. Und irgendwann reicht es. Ja, sie hat auf mein Konto zugegriffen und sie war Bankerin. Sie hat eine kriminelle Energie noch dazu. Das ist das Schlimme an der Sache. Mhm. Und Es war so weit bis vor 3 Jahren, wenn das Telefon ging und ich sah, sie war am Telefon, kriegte ich das Zittern am ganzen Körper. Mhm. Ich habe regelrecht Angst vor meiner Tochter. Gab es irgendwann mal die Idee, dass ihr gemeinsam zu einem Therapeuten geht, um dass der vermittelt? Nein, ja. Das lehnt sie strikt ab. Ja. Lehnt sie ganz strikt ab. Ist für mich also sehr schwer. Sie spinne ich ja auch, das ist ja kein Borderline, sie ist ja die Normale. Ach, du bist die Borderlinerin? Ja, ich bin verrückt. Mhm. Also ich spinne mir da was zusammen. Es ist natürlich sehr schwer für mich jetzt aus der Ferne, das zu beurteilen. Ja. Intuitiv würde ich sagen, ja, das ist richtig, was du gemacht hast. Im Detail ist das sehr schwer zu beurteilen. Ja. Ich würde oder möchte gerne eine fachkundige Meinung hinzuziehen. Nämlich die Meinung von meiner Psychologin, der Sabine, die mitgehört hat. Sie hat vielleicht noch einen anderen Aspekt, den sie dir sagen kann. Ich stehe ja immer auf dem Standpunkt auch gegenüber Kindern, wenn ein gewisses Maß erfüllt ist an Belastung, an Terror, an Zumutung, dass man diesen Schritt gehen muss. Ja. Ich krieg's in der Familie einen Fall, wo ich es unerträglich finde, wie die Person, der Sohn, seine Mutter behandelt und rate dieser Mutter auch immer, lass ihn fallen, geh weg, distanziere dich von ihm. Weil es sind auch Jahrzehnte vergangen des Versuchens und des guten Willens und es hat nicht gefruchtet. Es endet nur noch immer in Demütigung für die Mutter und dann muss man auch irgendwann gehen. Ja. Elke, die Sabine ruft dich jetzt nochmal an und sagt dir, was sie so, wie sie es einschätzt, okay? Okay, ich danke dir. Sehr gerne, alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist Thementag. Morgen heißt unser Thema, es geschah im Wald. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die im Wald schon mal etwas Ungewöhnliches, etwas Spektakuläres erlebt haben. Also die vielleicht einen grausigen Fund im Wald gemacht haben, die Zeuge oder Opfer eines Verbrechens im Wald waren, die vielleicht etwas Gespenstisches oder Gruseliges im Wald erlebt haben oder die den Wald sogar suchen für einen besonderen Kick oder vielleicht auch gerne mit Menschen, die im Wald leben, die mitten im Wald leben und uns trotzdem empfangen können, sehen können und mir ein bisschen davon erzählen, wie es denn so ist, im Wald zu leben. Ich kenne das ja so von mir aus auch ein bisschen. Im Sommer mache ich das ja öfter mal und bin ja auch ein großer Freund des Lebens im Wald und das ist schon sehr speziell und da können wir uns gerne morgen ein bisschen drüber unterhalten. Also, es geschah im Wald, unser Thema morgen. Ihr könnt per Mail euch wie immer anmelden, domian@wdr.de oder gerne morgen ab 0 Uhr anrufen oder natürlich dann auch während der Sendung. Es geschah im Wald und heute ist es frei, das Thema, und offen, eine offene Sendung. Und hier ist Sabrina. Sabrina ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Sabrina. Hallo. Hallo, Sabrina. Um was geht's bei dir? Und zwar bei mir geht's darum, dass ich sehr starke Probleme habe im Moment, vor allem auch mit meiner Blase. Und das hat alles angefangen schon als kleines Kind. Also es ist sozusagen schon was Angeborenes auch. Mit der Blase? Genau. Was sind denn das für Probleme mit der Blase? Und zwar, dass ich halt sehr häufig schon immer aufs Klo musste und auch dann Schmerzen hatte. Wie oft musst du denn zur Toilette? Also früher war es noch nicht ganz so schlimm, sage ich mal. Da war es so ungefähr jede Stunde. Und dann ist es halt, dann wurde es halt auch schlimmer. Dann war es jede halbe Stunde und dann hat sich das eine Zeit lang so gehalten. Mhm. Und dann, Jetzt aktuell? Jetzt ist es ganz schlimm. Also wie oft musst du gehen? Also schon meistens so alle 10 Minuten. Ach, und kannst du dann auch? Kommt dann was raus? Ja, das schon. Aber das heißt, du trinkst dann auch sehr viel, oder? Also ich trinke jetzt nicht übermäßig viel. Ich trinke, denke ich mal, normal, also so ungefähr 2 Liter am Tag. Ja. Wie ist es denn, wenn du mal, du hast es wahrscheinlich vielleicht auch schon ausprobiert, wenn du mal extrem wenig trinkst in einem Tag. Wie ist es denn dann? Also irgendwie bringt es auch nicht sehr viel. Ja, aber dann kann ja rein physikalisch kann ja nichts kommen. Wenn oben nichts reinkommt, kann unten nichts rausgehen. Ja, dann kommt weniger, stimmt schon. Aber irgendwie trotzdem, ich muss trotzdem. Ach so, du hast dann das Gefühl, du hast einen harten Drang, obwohl gar nichts kommt. Ja, auch. Mhm. Ja, und das ist halt auch immer schlimmer geworden. Und das hast du seit deiner, also mehr oder weniger, wie du es gerade gesagt hast, seit deiner Geburt, also ja. von Kindheit an. Ja, und das ist halt auch sehr belastend und das ist halt, also das kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man das nicht hat, weil dann wird man als kleines Kind schon von allen Seiten fertig gemacht und man wird dann so diszipliniert, sage ich mal, dann heißt es immer, ja, du kannst jetzt nicht schon wieder aufs Klo gehen. Ja. Dann wird man richtig abgehalten davon. Und wie war denn das zum Beispiel? Tut einem dann auch richtig weh und man versteht es ja auch nicht. Und man, ja. man sagt sich dann auch, warum werde ich jetzt gequält? Wie hast du das denn überhaupt in der Schule dann hingekriegt und geschafft? Ja, also ich habe das halt den Lehrern erklärt dann. Und haben die Verständnis dafür gehabt? Mal mehr, mal weniger. Und die Schüler, wie haben die reagiert? Ja, manche waren okay und andere haben dann halt mich gemobbt und das ist halt, ja. Also ja, sehr schwierige Zeit. Ich wurde sehr lange gemobbt in der Schule auch. Und das kann ich mir vorstellen, dass die hänseln, die Leute, wenn man immer zu Hause klo muss. Ja, und selbst in der Berufsschule waren noch Leute dabei und wo ich mir auch denke, die sind schon so erwachsen, die sind teilweise schon 30 und... Ja. Berufsschule, du hast du eine Ausbildung gemacht? Ich musste meine Ausbildung leider abbrechen. Warum? Weil das einfach nicht mehr ging. Dieser Sache? Genau. Was hast du gelernt? Ich habe im Büro gearbeitet. Aber da kann man doch schnell mal um die Ecke aufs Klo gehen. Ja, aber halt nicht so oft und auch der Weg dahin ist einfach... Das ging einfach nicht mehr. Hast du freiwillig abgebrochen oder? Nicht wirklich. Eigentlich nicht, ne. Also. Warum? Wie hat man es dir nahegelegt? Dass du ich war halt zu dem Zeitpunkt in der Klinik, weil ich halt total fertig war mit den Nerven und nicht mehr weiter wusste. Und dann ich wurde halt ständig angerufen und wurde halt gefragt, ja, wann können Sie denn wieder arbeiten? Dann habe ich immer gesagt, Entschuldigung, ich kann das nicht sagen, mir geht's nicht gut und ich weiß nicht, wann es wieder besser wird. Und dann kam halt auch so Sachen, ja, nie wissen Sie irgendwas, aber woher soll man das denn wissen? Man kann ja nicht sagen, wann es einem wieder besser geht. Und dann sind die halt vorbeigekommen und haben halt gesagt, ja, also was würden Sie denn jetzt machen in unserer Situation? Und dann habe ich halt gesagt, ich weiß gar nicht, was Sie überhaupt von mir wollen jetzt. Und also die haben dich schon dann unter Druck gesetzt, obwohl du ziemlich krank warst. Und dann hast du das Handtuch geworfen von dir aus. Ja? Naja, nicht so ganz. Also die haben halt gesagt dann, ja, jetzt brechen Sie ab. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, so auf die Art. Lebst du noch zu Hause zur Zeit? Ja, zum Glück. Muss ich in dem Fall wirklich sagen, Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, eigentlich ganz okay. Also Mit wem kannst du besser? Mit dem Vater oder mit der Mutter? Mit meiner Mutter eigentlich. Hat dein Vater auch Verständnis für diese Geschichte? Also meine Eltern verstehen das halt nicht so ganz. Beide nicht? Ja, die bemühen sich schon, aber ich merke halt auch vor allem bei meiner Mutter, dass ihr halt, sie weiß halt gar nicht, was sie machen soll, weil es ist ja auch klar, weil die hat ja mitgekriegt, wie viel ich schon gemacht habe und halt schlecht ging und das halt nichts gebracht hat und das macht die natürlich auch, die weiß halt auch nicht mehr weiter. Und ja, was hast du denn schon medizinisch unternommen? Oh, eigentlich alles. Ich habe, seit ich ein kleines Kind bin, musste ich gezwungenermaßen Blasentraining machen, das heißt, wenn man auf Toilette muss, dann darf man nicht gehen. Man muss erst einen bestimmten Zeitpunkt abwarten, bis die Zeit abgelaufen ist. Das ist einfach pure Qual. Das ist die Hölle. Und dann habe ich verschiedene Medikamente ausprobiert. Die haben alle nicht geholfen. Und dann habe ich von den Medikamenten auch noch einen Harnverhalt bekommen. Das heißt, ich konnte gar nicht mehr auf Toilette, obwohl ich trinken musste. Und dann musste ich da in die Klinik fahren, dass die das wieder hinkriegen und das ist... Da warst du aber noch Kind. Nee, da war ich dann schon jugendlich. Du warst schon jugendlich. Ne, bist du denn urologisch mal komplett untersucht worden? Ja, schon öfter. Und da ist alles in Ordnung? Also wurde nie irgendwie was Schlimmes gefunden. Warst du denn, hat man sich mit deiner Psyche mal eingehender beschäftigt? Ja, war ich auch schon. Ich war lange in Psychotherapie deswegen, aber es hat alles nichts gebracht. Was glaubst du denn, woher es kommen könnte? Gute Frage. Ja, das ist ja ist ja die zentralste Frage, ne? Für dich ja. In deinem Fall. Ich weiß es nicht. Bist du mit deinem Leben sehr unzufrieden und sehr unglücklich? Eigentlich nur deswegen. Nur deswegen. Mhm. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Ja. Lief das ganz gut? Naja, also eigentlich eher nicht so. Also ich hatte mal mein erster Freund, der war sehr böse zu mir. Der hat mich immer erniedrigt und hat mich fertig gemacht und hat mich halt öffentlich bloßgestellt und immer gesagt, ja, du kannst niemals so schlau sein wie ich. Und hat sich dann auch so ein bisschen über mein Problem lustig gemacht. Und im Moment bist du solo? Ja. Hast du, wie viele Freunde hattest du schon? Oh, ich weiß es nicht. Naja, so viele werden sie nicht gewesen sein. Nee, ich sag mal drei, so fünf zwei, vielleicht. Fünf. Hast du mit einem von diesen Männern auch schon mal eine für dich schöne und erfüllende Sexualität erlebt? Eigentlich nur das letzte Mal. Also das, da war ich aber nicht richtig mit jemandem zusammen. Also es war eigentlich keine Beziehung. Wie wichtig ist dir Sexualität? Eigentlich schon wichtig. Mhm. Erlebst du Sexualität mit dir selbst auch? Nee, eigentlich nicht. Nicht? Wie kommt das? Weiß nicht. Ist eher unangenehm? Ja, also in dem Zustand ist mir war es irgendwie unangenehm. Gibt es, wenn du so über dein Leben guckst, gibt es auch unangenehme Erinnerungen mit Sexualität? Ja. Was war das? Ja, das war vor allem, als mein erster Freund mich halt irgendwie gezwungen hat, mit ihm irgendwelche Sachen zu machen, die ich halt nicht wollte. Und dann habe ich mich halt auch schlecht gefühlt. Und verstehe. Und wenn du noch weiter zurückguckst, gab es da auch irgendwann mal was, was eigentlich für dich nicht gut war? Also halt, dass ich halt so gemobbt wurde und dass ich halt wenig Rückhalt hatte und... Ja, ich meine jetzt bezogen so auf Sexualität. Ach so. So, als du Jugendliche warst, gab es da schon irgendwas Unangenehmes? Kann ich mich jetzt nicht erinnern. So, jetzt hast du da ein Problem, von dem niemand weiß, wie man das lösen kann. Ja. Du warst bei Ärzten, du warst bei Psychologen. Ja, ich war bei so vielen Ärzten. Mhm. Also das letzte halbe Jahr hat sich jetzt extrem zugespitzt und im Endeffekt, das ist echt ein Witz. Mhm. Weil ich soll im Endeffekt, mir wird gesagt, ja, warten Sie noch mal ein paar Jahre auf irgendein Wunder. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, wenn man so lange so etwas hat. Pass auf, Sabrina, du bist jetzt wieder so ein Fall, wo ich die Intelligenz der Masse erbitte, nämlich unsere Zuschauer und Zuhörer. Wir werden dir da wahrscheinlich, wir konkret, auch nicht wirklich helfen können. Aber vielleicht kann uns der ein oder andere, der uns zuschaut, helfen. Du hast das jetzt sehr ausführlich beschrieben, um was es geht. Und vielleicht hat jemand dasselbe Problem und hat es geschafft, in den Griff zu bekommen. Vielleicht weiß jemand eine exzellente psychosomatische Klinik, die sich vielleicht auch in solchen Bereichen sehr spezialisiert haben. Ja, ich muss halt noch kurz was dazu sagen. Und zwar, ich kann im Moment auch gar nicht untersucht werden, weil ich habe eine Autoimmunerkrankung, die ist sehr stark ausgebrochen gerade. Und was ist das für eine Autoimmunerkrankung? Also es ist wahrscheinlich Morbus Crohn, der sich aber über den ganzen Körper jetzt richtig ausgebreitet hat. Also ich habe überall so, sag ich jetzt mal, so wie Ausschlag, also ist alles offen, meine Hände sind offen, mein Genitalbereich ist offen, deswegen kann mich da auch niemand untersuchen, weil da würden ja die ganzen Keime und alles, was da ist, würde ja reingeschleppt werden. Morbus Crohn ist ja eigentlich eine Darmerkrankung. Ja, aber das kann sich leider über den ganzen Körper ausstrecken. Jetzt wird's noch komplizierter. Dennoch stelle ich die Frage mal den Zuschauern und Zuhörern. Vielleicht kommt irgendwas Interessantes und das würden wir an dich weiterreichen, Sabrina. Einverstanden? Ja. Dennoch rufen wir dich auch jetzt nochmal an. Doppelt hält besser. Vielleicht können wir dir, wenn wir dir noch ein bisschen helfen könnten, wäre es ja schon schön. Okay? Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.49 Uhr haben wir und hier ist die Sonja. Sonja ist 43. Guten Morgen, Sonja. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sonja. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's darum, meine älteste Tochter ist vor einem Monat tödlich verunglückt. Was ist denn passiert? Die ist in Düsseldorf von der Straßenbahn überfahren worden. War auch sofort tot. Gott, wie schrecklich. Wie alt ist sie geworden? 24. Wie ist denn der Unfall genau passiert? Weißt du das? Ich habe selber recherchiert und habe das Puzzle eigentlich zusammengesetzt, weil sie war seit einem Jahr ausgezogen. Sie ist dort in einer Diskothek gewesen und wollte zurück nach Mönchengladbach. Da hat sie gewohnt und hat leider die Bahngleise überquert, ist zwischen den Büschen hervorgelaufen und der Bahnfahrer konnte sie einfach nicht sehen und konnte auch nichts mehr machen, bis so ein Zug hält, das dauert. Ja, das dauert. Hatte sie etwas getrunken? Ja. Ja. Also hat sie es vielleicht gar nicht so richtig eingeschätzt, wie schnell der Zug kommt oder das Geräusch vielleicht nicht gehört, wie auch immer. Ja, also es war ziemlich dunkel noch. Das ist morgens kurz vor fünf passiert und... Sie war vermutlich dann sofort verstorben. Sofort. Mhm. Wann, um fünf, sagst du, ist es passiert? Ja. Wann und wie hast du die Nachricht bekommen? Sie wurde, trotz dass sie einen Ausweis mit hatte, erstmal als unbekannt eingestuft. Mhm. Wie kommt das? Man sagte mir, es hätte ja auch der Ausweis von einer Freundin sein können. Ja. Und man hat mir dann montags mittags hat man mir dann die Nachricht überbracht. Also ist es in der Nacht zu Montag passiert? Nein, es ist Samstag früh. Es ist passiert, den Samstag davor und. Also in der Nacht von Freitag auf Samstag. Genau, Samstagmorgen 5 Uhr ist es passiert, das heißt, und montags, mittags waren die erst bei mir und haben mir erst davon berichtet. Dann hatte ich ganze 10 Minuten Zeit, mich praktisch so fertig zu machen, dass ich in den Auto steigen konnte, weil ich dann sofort mit nach Düsseldorf fahren musste. Mhm. Und ich komme aus Dortmund und da musste ich mir dann die Leiche anschauen, um halt zu sagen, ob es meine Tochter ist oder nicht. Ging alles so schnell, also ich habe das gar nicht realisiert und es ist wie ein Film abgelaufen. Wenn jemand vom Zug überrollt wurde, ist er unter Umständen ja sehr schwer verletzt. Welchen, war sie auch. Wie hast du sie gesehen? Sie hatte am Hinterkopf schwere Verletzungen. Das Gesicht war relativ unversehrt. Es gab sehr viele Hämatome im Gesicht. Der Oberkörper war recht unversehrt. Es waren Schürfwunden und starke Hämatome und ich sag mal so ab Hüfte, Bauchnabel war das kein Mensch mehr. Hast du denn das auch noch gesehen? Ja. Das hat man dir auch gezeigt? Man hat dir den ganzen Körper gezeigt? Ich habe leider Gottes auch noch nicht mal einen Seelsorger bekommen. Ich bin ganz schockiert, dass man dir... Du solltest dein Kind identifizieren, dafür reicht doch das Gesicht aus. Da muss man ja, sie war auch sehr blutverschmiert und musste halt schnell gehen. Es kam mir alles so vor, ich hatte gar keine Zeit zu realisieren, was überhaupt abläuft. War das so klassisch, dass sie irgendwo in so einem Kühlraum lag? Und sie lag in so einem Vorraum und ich muss sagen, ich habe sehr schnell geschaltet. Ich habe meinen Nachbarn gefragt, ob der mich begleitet. Ich musste zwar mit der Polizei mitfahren, der ist dann hinterher und ich war froh, dass ich den an meiner Seite hatte. Mhm. Weil ich habe, wenn ich ehrlich bin, habe ich die Verletzung nicht realisiert. Mhm. Ich bin da rein und habe keinerlei Verletzung wahrgenommen. Ja. Ich habe einfach nur diesen Schock bekommen, dass es mein Kind ist. Mhm. Und das hat mich sofort zu Boden gerissen. Ich habe ab da an eigentlich nur noch funktioniert. Mhm. Also ich bin erstmal entsetzt darüber, dass man die Verletzung nicht abgedeckt hat. Und dann bin ich auch entsetzt darüber, dass man dir keinen Seelsorger zur Seite gestellt hat, wenn du so einen schweren Gang machen musst. Nun war Gott sei Dank dein Nachbar dabei. Ja. Wie ging das denn dann weiter? Also ich musste den Raum ziemlich schnell verlassen, weil der Verwesungsgeruch, der hat mich fertig gemacht. Den konntest du da schon wahrnehmen? Ganz furchtbar. Also das hat mich Der Geruch hat mich wirklich überwältigt, obwohl jeder Mensch, wenn er logisch nachdenkt, der weiß, natürlich riecht so ein Mensch, aber... Vielleicht kam das ja gar nicht von deiner Tochter, sondern von anderen, die dort vielleicht auch aufbewahrt wurden, die du nicht also, gesehen hast. Ja, also es war schon so, ich musste dann auch da raus und dann musste ich zum Polizeipräsidium. Dort musste ich einen Unfallbogen in Empfang nehmen und zwei Papiertüten, wo die Sachen meiner Tochter drin waren. Ich halte es mal fest, und währenddessen hatte ich keiner von Seiten der Behörden begleitet, keine Seelsorge. Nein. Nur dein Nachbar. Nur mein Nachbar. Hm. Lebst du mit dem Vater des Kindes zusammen? Nein, ich bin alleinerziehend und ich habe auch noch drei andere Kinder, die mit mir leben. Wie haben die anderen Kinder jetzt dieses furchtbare Unglück aufgenommen? So schlimm, dass meine Tochter, die 19 ist, letzten Dienstag einen Selbstmordversuch gemacht hat. Was hat sie genau gemacht? Sie hat wahnsinnig viele Tabletten genommen. Sie konnte, seitdem sie von dem Tod erfahren hat, nicht mehr schlafen. Die ist nachts bei uns rumgegeistert und immer erst in den frühen Morgenstunden hat sie sich hingelegt. Und das war von Montag auf Dienstag auch so. Und deswegen habe ich mir dann nicht so die Gedanken gemacht, dass sie morgens ins Bett gegangen ist. Nur dann hat sie so viele Tabletten genommen, nach und nach, bis sie bewusstlos gewesen ist. Ich bin auch nicht in ihr Zimmer rein, weil ich angenommen habe, sie schläft, und bin dann auch einkaufen gefahren und habe Dinge geregelt, die die Beerdigung betreffen. Und ja, und dann komme ich wieder und sehe, dass sie in ihr Bett erbrochen hat, und habe die dann auch angesprochen, und dann war sie auch überhaupt nicht richtig ansprechbar, und dann habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und habe auch gesehen, dass sie Tabletten erbrochen hat, und habe dann sofort den Rettungswagen gerufen. Hat man sie denn wieder gut herrichten können? Sie war erst auf der Intensivstation. Man musste halt sehr lange überwachen, wie es ihr geht, weil man den Magen nicht mehr auspumpen konnte. Die Zeit war schon zu lange verstrichen nach Einnahme der Medikamente, also es war nichts mehr im Magen. Ist deine Tochter jetzt wieder zu Hause? Nein. Sie ist noch im Krankenhaus? Sie bleibt da. Sie wird dort psychologisch erstmal betreut. Ja. Sie ist auf einer Station, wo die Psychologen versuchen, ihr auf die Beine zu helfen. Verstehe. Und ich kann sie auch nicht nach Hause. Ich schaffe das nicht. Und das andere Kind, wie alt ist das? Sind noch zwei Kinder. Die eine ist 17. Es waren vier insgesamt. Ja. Mhm. Und mein Sohn ist 13. Das heißt, du musst ja stark sein für die anderen Kinder. Du hast große Sorge gehabt um das Mädchen, was jetzt im Krankenhaus liegt. Ja. Und du hast diesen furchtbaren Schicksalsschlag zu verkraften. Wie war das Verhältnis der Mädels untereinander? Die Stefanie hatte ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis zum Schluss zu ihrer älteren Schwester. Und ich denke, das war auch so der Punkt. Also Stefanie ist die den Selbstmord... Klinik ist. Ja. Ach so, also sie hat ein schlechtes Verhältnis zu der Verstorbenen. Die haben sich furchtbar gestritten und sich auch noch die Pest an den Hals gewünscht. Das heißt, dass ein Schuldgefühl bei ihr hochgekommen ist. Ja, ganz schlimm. Mein Gott, Sonja, wie verkraftest du das? Wie schaffst du dein Leben überhaupt im Moment bei der ungeheuren Belastung? Ich habe versucht, mir Hilfe zu holen, aber ich habe gemerkt, ich bekomme einfach keine. Du bekommst keine Hilfe? Nein, in der Situation? Ich habe versucht, sämtliche Psychologen anzurufen und einen Termin zu bekommen. Viele sagen mir, wir haben gar keine Therapiestunden, wir verschreiben Medikamente. Mhm. Und wenn ich dann jemanden habe, dann habe ich eine so lange Wartezeit. Mhm. Und ich sage, wir können nicht warten. Nein, ihr könnt wirklich nicht warten. Und das verstehe ich auch nicht. Das ist ein solcher Ausnahmefall. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, direkt eine Hilfe zu bekommen. Das werden wir dir gleich alles erklären, Sonja. Die Sendung ist ja gleich vorbei und meine Psychologin, die Sabine, wird dich anrufen und dir das alles gleich erklären. Das kann man keinem Menschen zumuten, dass man da wartet. War denn die Beerdigung war natürlich auch schon? Natürlich. Nein, die war noch nicht. Ach, die war noch nicht? Nein, aufgrund der Tatsache, dass sie erstmal als unbekannt eingestuft war, wurde sie auch so ins Krematorium überführt. Man hatte versäumt, die Papiere zu korrigieren. Dann durfte man im Krematorium nicht tätig werden und musste erstmal die ganzen Papiere wieder zurückschicken. Ich verstehe. Und Sonja, die Beerdigung ist erst nächste Woche. Mhm. Sonja, wir machen jetzt mal Schluss, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und die Sabine meldet sich gleich bei dir. Dankeschön. Von Herzen alles Gute und viel Kraft. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Martin Dannhauser und morgen heißt unser Thema Es geschah im Wald. Ich hoffe morgen pünktlich 1 Uhr Radio ist live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.